SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Eigentlich war es nur eine Zeitfrage. Bis Anthem ihr eigenes Label gegründet hat. Gut, nach über 6 Jahren äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit ist es auch Zeit geworden. Und jetzt ist also da, wie heisst es, Super Friends. Und das Erstlingswerk, das ist Toshibi. Die stellt euch heute so vor, wirklich das Meisterwerk. Zeigt so die ganze Bandbreite irgendwo zwischen House, Techno und Trance. Lass dich einfach überraschen. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix, ich bin zuständig hinter den Plattenspielern am Mikrofon und vor allem auf die Studio-Dance-Animation. Weiter bringt er fantastische neue Sounds von Nick Curley, der kommt aus Mannheim, ursprünglich ein House-DJ, aber im Moment geht er raus, ein bisschen Richtung Techno und Fairchild steht heute im Feature. Es ist wirklich extrem mühsam gewesen. Ich habe meist nicht etwa 2,5 Stunden investiert, um irgendwelche Hintergrundinformationen über das Projekt Fairchild rauszukriegen. Ich weiss weder, ob es ein Mann oder eine Frau ist, noch gibt es sonst irgendwelche Informationen preis. Aber die Musik, das ist das, was zählt. Und darum gibt es heute so oben exklusiv die brandneue Scheibe von diesem wirklich unwirklichen Produzenten, männlich oder weiblich, was auch immer. Kein Plan. Anfangen wir mit einer Scheibe. Und zwar von DJ Nicho. The Conference heisst das. Erinnert ein bisschen so an den Jan Driver, wenn du dich erinnern magst. Jan Driver, ein Berliner DJ und Techno-Produzent. So in den 90er Jahren sehr erfolgreich gewesen, unter anderem auf MFS und auf Formaldehyd. Und der hat noch weit vor Daft Punk so angefangen, Filterhouse zu machen. Und das ist die perfekte Warm-up-Scheibe. Schön, reisest mit. Viel Spass. I tell them, we're not going to deal with your childhood abuse issues. We're not going to deal with your traumas. The planet is full of wonderful people that can do that work with you. Go there, get that taken care of. And when you're ready to take off into an ecstatic experience of your own sexuality, come to mama. And that's... Feminism has done fantastic things to the culture. To be hot. Now, sounds very easy, but it's for many women like a major job. To get back in touch with

der Underground-Sound von Toronto. Da kommst du unter Tim Penno und um die Frau natürlich nicht herum, und Amber Long. Sie hat eine neue Scheibe produziert, Isabella heisst sie, und das Label hat das ganz einfach gemacht. Statt sie gefunden haben, okay, mache ich jetzt diverse Remix davon, haben sie einfach verschiedenen Produzenten Spuren vorgegeben, eigentlich wie klassische Remixen, haben gefunden, okay, da kommt der Track und jedes Mal unter einem anderen Namen raus. Für mich die beste Version von dieser Amber Long-Nummer, das ist der hier, der Lucas Rossi, featuring Amber Long mit Isabella. schwedische Duo And Him. Sie haben sich beide in den letzten 6 Jahren zu den absoluten Superstars von der Techno- und House-Szenen entwickelt und das zu Recht. Sie haben fantastische Releases gehabt, unter anderem auf Get Physical oder auch auf der Monika Kruse, ihrem Label, nämlich Terminal M. Jetzt haben sie gefunden, hey, jetzt machen wir das 6 Jahre, immer für andere Labels, jetzt gründen wir ein eigenes. Und passende Namen haben sie natürlich gehabt. Gut, in 6 Jahren über den ganzen Globus immer das zweite durchreisen. Sie haben das Label ein Super Friends genannt und das erste Release auf ihrem eigenen Label kommt natürlich gerade von der Band And Him selber. Das ist die Posh EP. Sie gehen ganz neue Wege, weg ein bisschen vom House-Sound, mehr so in Richtung, naja, nennen wir es mal ganz vorsichtig, Deep Trance, stellenweise ein bisschen tech-hausig und macht einfach selber ein Bild. Mein erster Essential Tune vom heutigen Abend, das ist die neue And Him mit German Winter. Thank you. anderen vorher hast gehört. And Him mit German Winter. Und das da ist die neue Einmusik. Und zwar mit Pristine. Einmusik haben ja erst gerade am letzten Samstag den Hive Club mit einem Live-Act gerockt. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe zwei Videos gesehen und die haben wirklich ein komplettes Setup aufgebaut. Sehr, sehr viel Hardware und haben wirklich drauf losgerockt. Diese Woche ist ihre neue Scheibe rausgekommen und das ist sie. Das ist Einmusik mit Pristine. besonders viel fantastische elektronische Clubmusik von Duos. Angefangen haben wir heute Abend nochmal mit einem Feature von Anthem. Da folgen noch weitere Tracks, dann ist ein Musiker und jetzt natürlich zu den Techno-Hit-Lieferanten Nummer 1 aus Deutschland, nämlich Dinox und Beckers. Seit Jahr und Tag dominieren die ganzen DJ-Charts. Sieht man jetzt auch gerade mit ihrer neuen Scheibe, die hier gerade läuft, nämlich Mondays. Die ist gerade letzte Woche rausgekommen. Und was ist passiert? Innerhalb von 3 oder 4 Tagen so in sämtlichen DJ-Techno-Charts auf eine Pole-Position gestiegen. Kein Wunder, es ist auch wirklich ein grosses Label dahinter, wo Promotion natürlich auch wahnsinnig gut funktioniert. Sprich, Bedrock Music gut, aber der Track ist auch wirklich ein Kracher. Das sind Dinox und Beckers mit Mondays. Hintergrundinfos zu der heutigen Show kommst du auf srf.ch/mentlix. Und dort bekommst du gerade nach der Sendung natürlich auch den Podcast zum Gratis-Downloaden. Yeah. 2004 ist der Grieche Ioannidis Douskos von John Digweed entdeckt worden. Er hat ihn dann auch über viele Jahre gefördert auf seinem Label Bedrock. Und dann ist Dusk, wie er sich dann kurz und einfach genannt hat, wirklich zum Superstar von der Progressive House Szene geworden. Mitte 10er Jahre hat er dann angefangen, Techno und vor allem sehr viel Tech-House-Sound zu produzieren. Bei diesem Sound ist er jetzt noch und er macht ihn richtig gut. Naja, Dusk hat es halt perfektioniert. Das ist ein Dusk aus Griechenland mit Utopia. absolut irre. Das sind Anthem mit ihrer neuen Scheibe Horse Society auf der Tosh-EP. Ein Track hat er schon vorgestellt, das ist der besagte zweite. Mit dem richtigen Namen heisst das Duo Simon Hell und Tobias Müller. Sie arbeiten seit 6 Jahren zusammen, eben als Anthem, reisen auf der ganzen Welt umeinander, haben auf verschiedenen Labels, wie zum Beispiel Get Physical oder auch auf Terminal M ihre Tracks released und haben sie gefunden, so jetzt, Ende 2016 ist es Zeit für Super Friends, ihr neues Label. Und das da ist sowas von Techno 3.0. Das ist ein Anthem mit Horse Society. Hidden Identities. Das ist ein Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic Music hier auf SRF Virus. Und Super Friends haben wir natürlich gehabt mit Anthem und ihrem Label Super Friends. Und wer ist die versteckte Identität? Ja, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich finde es einfach nicht raus. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr lang in den Social Medias bewegt. Wer zum Teufel ist Fairchild? Weil, und ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, aber ich denke mir, Fairchild, das ist so einer von denen kommenden Superstars im nächsten Jahr. Vor allem, weil er im, oder es im Moment, ich weiß nicht, ob es ein Monsieur oder eine Madame ist, ob es im Moment wirklich sehr erfolgreich unter anderem auf Stereo ist. Warten wir mal ab. Das ist die neue EP von Fairchild und heisst sie Evergreen. Feel the light. gerade nochmal das wirklich göttliche anonyme Teil irgendwo aus Amerika namens Fairchild, der einfach seine Identität nicht möchte offenlegen. Wow, ich habe ja so eine Idee. Ich denke, das Ding ist so extrem super produziert und gemastert. Ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass es ein well-known Artist ist. Sprich, ein Act oder ein DJ oder ein Produzent, den wir eigentlich bestens kennen, aber auch gefunden hat, naja, die immer noch als alter Ego zulegen und die dort noch ein bisschen einen anderen Sound produzieren. Sascha hat das übrigens auch gemacht, weil er gefunden hat, die selbsternannten Underground-Köpfe, die spielen meine Tracks nicht, obwohl sie, glaube ich, ziemlich gut sind. Dann hat er sich einfach Kevlar genannt und hat das Weitleben vor ein paar Jahren rausgeschickt. Und man glaubt es nicht, Richie Harting, Ricardo Villalobos, alle haben den Track gechartet. Und wo der Track dann richtig, richtig big geworden ist, hat er gefunden, ich bin es. Ich denke mir, bei Fairchild könnte es genau das Gleiche sein. Warten wir mal ab. We'll be right back. letzten Freitag habe ich diesen Track als einen meiner Top-Tracks von der Woche präsentiert. Sprich, ein Essential Tune, nämlich der fantastische, der ist ja fast ungreifbare Remix vom Holländer, vom Joris Fawn. Und zwar von Boy Bianchi, Fireworks. Und weil mir der Track so unglaublich gut gefällt, und ich hoffe natürlich dir auch, heute zum zweiten Mal mit in der Rotation. Dreistündige Sendung als Podcast kannst du jetzt oben noch downloaden, und zwar auf srf.ch/mentlix. Dort findest du neben Hintergrundinfos zu den Tracks und Acts, die du wöchentlich vorstellst. Natürlich auch Playlisten und eben den Podcast als Download. Ladest du lieber die 3 Stunden bei iTunes ab? Kein Problem. Ebenfalls heute Nacht bin ich bereit. We'll be right back. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Mannheim in Baden-Württemberg. Er hat eine grosse Geschichte, eine grosse Techno-Geschichte, aber die hat in den 90er Jahren angefangen und auch in den 90er Jahren aufgehört, nämlich mit dem Club-Closing vom Milk. Das ist so der Drum and Bass und Jungle hat einen Spot gesehen und dann ist viele Jahre nicht passiert, bis der hergekommen ist. Der Nick Curly, eigentlich ein House-DJ und bis vor etwa einem guten Jahr hat er auch wirklich noch House gemacht. Er passt sich natürlich Musikgeschmack an und natürlich auch seinem eigenen Empfinden. Und dementsprechend rappelt es im Moment recht. Sehr technoid, das ist der Nick Curly mit seiner neuen Scheibe Rosario, heisst sie. Und wenn man sie sehr anschaut, gerade letztes Wochenende war eben eine Musik im Hive gesehen und haben sowas von einem Space- und Trance-Set gespielt. Gerade vor 3 Wochen ist der Ben Glock mit seinem Bergheim Techno im Nordstern gesehen. Und als Nordstern wird morgen so oben sehr technoid tönen, nämlich der Richie Harting ist dort. Er hat Anfang 90er Jahre das Label Plus 8 gegründet. Das hat er dann weiterverkauft. Inzwischen betreibt er sehr erfolgreich das Label Minus und dort hat er so illustre Namen wie Matador unter Vertrag. Mehr Party-Tipps im Verlauf von der Sendung in meinen Club Selections. Das da ist der fantastische Nick Curly und so mit Rosario. Label mit der Miezenkatze drauf. Naja, gut, das Techno-Interessierte weiß natürlich, was jetzt kommt. Falls er nicht, der Spanier, der Koyu. Naja, er liebt Katzen und auf jedes von seinen Release von seinem Label Suara Music, da kommt eine andere Miezenkatze drauf. Er ist irgendwie herrlich durchgeknallt, aber unglaublich talentiert. Das sieht man zum Beispiel an seinem ganzen Roster, sprich auf den Artisten, die er auf Suara Music unter Vertrag hat, neben seinen eigenen Produktionen. Er ist natürlich dann auch zum Beispiel die Knox & Becker dort, der Edu Imbernon oder die jungen Herren hier. Moonwalk ist das mit A Landscape. Das ist die neue Suara. Playliste findest du auf srf.ch/mentlix, gerade nach der Sendung, neben dem Podcast. Yeah! We'll be right back. Trendsetter und vor allem er bildet ganze Scharen. Ich rede natürlich von Matrick, sprich vom Massio Plex, und wo ich zum ersten Mal eine Scheibe von ihm gespielt habe. Das war ein Matrick-Scheibe. Das war so sein techno-alte Ego. Dann hat er das mal kurzfristig auf Eis gelegt und hat als Massio Plex angefangen, einen sehr neuen, sehr frischen und vor allem einen sehr basslastigen Deep House Sound zu machen. Das hat er dann 3 Jahre durchgezogen und dann hat er gefunden, jetzt ist die Luft einfach raus aus dem ganzen Hauszeug. Jetzt wird er unter Massio Plex wieder an von Techno-Tracks produzieren. Naja, Gott, im weitesten Sinn eigentlich schon fast in Richtung Dub-Techno, aber er macht das jetzt ziemlich, ziemlich gut. Das ist ein Remix, den er gemacht hat. Das ist ein Massio Plex Remix von Black Swan. Und der wiederum ist um Fatboy Slim Label, nämlich ein Kind, die Woche rausgekommen.

music is about unity. It's about love. It's about togetherness. House music is is about we'll be right back. oder? Das ist ein Act aus Los Angeles und zwar heißt es Shaded, Stück heißt Touch Fade und läuft zurzeit wirklich so in sämtlichen Techno-Playlisten auf und ab. Gut, das Label Shaved ist natürlich auch gerade für so sehr undergroundige Techno-Sachen sehr populär. Wo kriegst du das Wochenende exakt sättigen Sound? Naja, in Basel im Nordstand. Richie Harting ist nämlich morgen oben wieder mal im Clubland Schweiz. Was sonst noch passiert? Für das habe ich meine kleine feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mentor X Club Selection. Also in Basel ist ja das Nordstern und das wiederum ist jetzt neu seit einem halben Jahr auf dem Schiff. Morgen jetzt oben mit dem Überamerikaner. Also gut, eigentlich ist er ein Kanadier, der dann vor 10 Jahren nach Berlin gezogen ist. Der Richie Harting. Er hat anfangs 90er Jahre ein Label Plus 8 gegründet, zusammen mit dem Jonah Quaviva. Dann sind sie im Streit auseinandergegangen, dann hat er Minus gegründet und inzwischen tourt er durch die ganze Welt. Super erfolgreich. Ja, Richie Harting halt. Morgens oben in Luzern bekommst du Markus Meinhardt und Keins. Und das Ganze gibt es im Techno-Club im Rock. Während in Zürich gehst du natürlich ganz klar morgens oben ins Hive. Mit dem Serge Devent, ebenfalls aus den USA, hat er vor Jahren einmal bei Soak Music unter Vertrag gehabt. Und unterstützt bekommt er von Spanien von Verkauf. Touch me. meine, man hat ja bald Ende Dezember und wenn man so ein bisschen zurückblickt, 2016 war doch ein fantastisches Jahr, oder? Das ganze ewige Deep House Geschwülst hat sich langsam entfernt. Es sind auch Techno-Sounds gekommen, noch und nöcher. Dank ein Stil von Talent oder auch Suara Music oder Parkett ist ein trancige Sound wieder in den Vordergrund gekommen und es ist ein Jahr von kolumbianischem Underground-Sound gesehen. Allen voran aus Bogotá, der Fernando Olaya. Ich habe ihn erst gerade vor zwei Wochen im Mondmusik ein Feature vorgestellt und auch diese Woche hat er wieder einen neuen Track parat und ist einfach cool. Fernando Olaya, und zwar mit Andromeda auf der Balkan Connections Music. Apropos, hey, nächsten Freitag zu oben ist soweit. Mein Best of 2016. Sprich, ich ziehe mal alle die Tracks, die ich mir schon seit Wochen rein, wo mich das Jahr sehr extremst gut gedunkt haben. Was dabei genau wird sein, das verrate ich natürlich noch nicht, aber auch diese Sendung wirst du natürlich über die Festtage als Podcast kriegen. Und der heutige Podcast von der heutigen Show, sprich von dem, was ich jetzt genau erzähle, bekommst du in einer guten Stunde auf srf.ch/mentlix oder selbstverständlich natürlich auch auf iTunes. Das ist der sexy Fernando Olaya aus Bogota mit Andromeda. there's a little doubt inside you, something that you cannot fight through. There's another light to work through, to work through, to work through. There's a sign of something changing, broken into lines and feelings. There's another way to hurt you, to hurt you, to hurt you. Internationale Produktionen schon in gar nicht nach. Das beweist hier der Zürcher The Definition. Unglaublich gutes Talent. Und vor allem noch so jung. Also wirklich extrem talentiert. Du kennst ihn vielleicht als DJ unter anderem im Hive Club oder letzte Woche ist er, glaube ich, in Bellevue gesehen, an irgendeiner Label-Party eine Nacht. Playlisten zu der heutigen Sendung gibt es auf srf.ch/mentalx. Die heutige Episode Super Friends and Hidden Identities, die kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auf iTunes. Das ist die Definition zusammen mit Arbeit. Und zwar mit kommt irgendwas. Ich will es nicht raus. Track ein ganzes eigenes Genre kreieren, vielleicht so Future Disco oder so etwas. Ed Lee of Get Physical ist das mit Get Over und mit dem Kracher. Und dann ich dir ins Wochenende. Ich hoffe, dir hat der dreistündige wilde Trip heute oben gefallen. Ganz frei nach dem Motto Super Friends and Hidden Identity. Ich habe brandneu Schieben und vor allem ein Label von Ant-Hill vorgestellt. Die ganze EP im Mix. Dann hat er weiter noch Sounds von Peter Dundorf vorgestellt. Und das haben wir dann noch dabei gehabt. Naja, die Playlist ist zumindest online. Und zwar alles spätestens am Montag. Der Podcast jedoch, der bekommt schon eine Stunde. Und zwar auf srf.ch/mentally. Selbstverständlich kannst du den Podcast bis Wochenende auch schon auf iTunes herunterladen. Und es würde mich sehr freuen, wenn am nächsten Freitag am 7. Oktober wieder einschaltest. Weil dann haben wir das Jahres-Special, bevor ich in die dreiwöchige Winterpause gehe. Und zwar das Mentally Best of 2016. Nächsten Freitag. Zähl auf dich und genieß Wochenende. Kommt gut auf Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.